Blockchain im Detail erklärt. Wenn du etwas nicht einfach erklären kannst, hast du es nicht gut genug verstanden. Albert Einstein. In diesem Kapitel werden wir uns das Konzept einer Blockchain im Detail anschauen. Ich werde die Dinge jedoch weiterhin so einfach wie möglich erklären, damit du etwas ganz Wichtiges tun kannst. Nämlich, sie ebenfalls jemand anderem zu erklären, beziehungsweise Fakt und Fiktion sofort voneinander unterscheiden zu können. Wenn du in der Presse, im Internet oder im Gespräch einmal fehlerhafte Beiträge zum Thema Blockchain mitbekommst, was leider allzu oft vorkommt. Lass uns mit dem beginnen, womit wir im vorherigen Kapitel aufgehört haben, eine Blockchain in weniger als 30 Sekunden zu erklären. Dies ist bei mir übrigens immer die Bewährungsprobe bei selbsternannten Experten. Beispiel: Kannst du mir erklären, was eine Blockchain ist? Pseudo-Experte: Natürlich! Ich: In weniger als 30 Sekunden und ohne die Wörter Datenbank und dezentral zu verwenden? Pseudo-Experte: Nein, das natürlich nicht. Also, so wirst du zum wahren Blockchain-Experten.